Der Prim. Es haben die Matrosen wohl auf dem blauen Meer nicht nur die weiten Hosen, sie haben noch viel mehr. Denn gibt es nichts zu rauchen, weißt du, was sie da brauchen, bei Nacht und auch bei Tag. Den Kautabak, den Kautabak, ein kleines Stückchen Kautabak von der Firma Heckenbrecht aus Kiel. Es heulen die Sirenen, die Braut in Tränen schwimmt. Es schwimmt die Braut in Tränen, wenn der Seemann Abschied nimmt. Sie drücken sich die Hände, dann gibt sie ihm am Ende verschämt ein kleines Pack. Mit Kautabak, mit einem halben Pfündchen Kautabak von der Firma Heckenbrecht aus Kiel. Da hinten liegt sein Kutter, da hinten liegt sein Kahn. Sie sagt, sie fühlt sich Mutter, er sieht sie blöde an. Er lässt sich von ihr kosen, die Hände in den Hosen. Dann nimmt er einen Schlag vom Kautabak, ein kleines Stückchen Kautabak von der Firma Heckenbrecht aus Kiel. Das Schiff fährt in den Hafen, wohl in Batavia. Mit den Mädchen muss man schlafen, wozu sind sie sonst da? Die er geliebkost hatte, liegt nackt auf einer Matte. Er holt aus seinem Pack den Kautabak, ein kleines Stückchen Kautabak von der Firma Heckenbrecht aus Kiel. Das Schiff tät nicht versaufen, in Hamburg legt es an. Marie muss sich verkaufen, nachts auf der Reeperbahn. Nun spürt der arme Junge, grad unter seiner Zunge, den bitteren Geschmack vom Kautabak, vom angefransten Kautabak von der Firma Heckenbrecht aus Kiel. Wie dem Seemann mit den Frauen, uns geht's genau wie ihm. Das Leben muss man kauen, das Dasein ist ein Prim. Es schmeckt dem Knecht und Ritter mal süß und auch mal bitter. Spuck ihn aus, wer ihn nicht mag. Den Kautabak, den ausgelaugten Kautabak von der Firma Heckenbrecht aus Kiel.